Romane, Hörspiele und Kinderbücher, die er zum Teil mit eigenen Grafiken ausstattete. Ab 1971 war er Mitglied des Pennzentrums Deutschland. Zeitlebens war er ein starker Trinker, woraus er auch nie einen Hehl machte. Literarisch nahm er darauf Bezug in den Stücken Trinkermeditationen und Kreuzberger Kneipentraum im Februar. Heute Abend hören Sie ihn. Günter Bruno Fuchs starb 1977 in seiner Heimatstadt Berlin. Eine Freundin sagte über ihn, er hatte es ja sehr mit Dada, verehrte alles, was damit zusammenhing und sah das als einzige Möglichkeit, dem Ernst des Lebens überhaupt in irgendeiner Form entgegenzutreten. Wer das nicht begriff, naja, der war eben selber schuld und dadurch dann hinten runter. Das war dann eben kein Umgang für ihn. Das Etablierte, Gesetzte lehnte Günter Bruno Fuchs also sehr konsequent ab. So war es kein Wunder, dass er Einladungen der renommierten Gruppe 47 regelmäßig ausschlug. Hier nun ist Kreuzberger Kneipentraum im Februar, Funkerzählung von Günter Bruno Fuchs, eine Produktion von Rias Berlin aus dem Jahr 1965. Plötzlich begannen die Glocken der Kanaldampfer vor Freude zu läuten. Und kopfüber sprang ich herab vom Pferdewagen des Altwarenhändlers, mitten hinein in die Kreuzberger Nacht. Meine Wodkaflasche am Hals stand ich nun kerzengrad da, genau wie eine dieser alten scheppernden Standuhren, mit denen der Pferdewagen davongerollt war, und hörte mich. Bim, bam, bim, bam, bim, bam. Bim, hörte bam, mich neunmal bim, bam, schlagen. Bim, bam, bim, bam, bim, bam. Also war ich zurückgekehrt. Ladenhüter oder Eckensteher oder beides zusammen. Jedenfalls ein Kerl mit der Miene eines Ertappten. Von weit, tatü, tata, hörte ich schon den Funkwagen kommen. Die Polizei hört auf staatlich anerkannte Bauchredner. Ich höre auf den Namen Max Eule. Mit Sirene und Flackerlicht saust ein Mannschaftswagen auf mich zu. Und nun, wie seit Jahren nicht mehr, der Sprung ins Seitengebüsch war mir gelungen, ließ ich Polizisten schön durcheinander purzeln wie Weiland alte Schuhe. Einer von denen verlor vor Schreck seine Lektüre, die Abendzeitung mit dem Bericht über das jüngste Wettrennen erfolgreicher Panzerfahrzeuge. Prost! So wird man empfangen mit Krach und muss sich verstecken. Dabei hat die Behörde mich ja längst ins Poesiealbum geklebt. Ich bin meines Zeichens nunmehr Bezirksbeauftragter für das Wegwedeln von Saatkrähen aus Laubenkolonien und verantwortlicher Redakteur von Auerhahns deutschem Gelehrtenkalender. Aus purer Güte meinen Vorgesetzten gegenüber werde ich auch hier in diesem Kanalviertel ein bisschen Ausschau halten nach neuen Mitarbeitern, nach behenden Leuten, die natürlich Spaß haben sollen am Wegwedeln von Saatkrähen und statt des simplen in die Hände klatschens oder der veralteten Schürzenwedelei womöglich auf andere rationellere Methoden kommen, ganz im Sinne des Fortschrittes. Ich gebe zu, mein Auftrag wurde von ernsthaften Köpfen erdacht. Ich muss mich seiner würdig erweisen. Dies auch in meiner Eigenschaft als Redakteur besagten Kalenders, der dem Bildungsstreben zu Recht und Wohlstand verhelfen will. Es gilt hierfür, Beiträge aller Art zu sammeln. Seitenlange Artikel genauso wie einzelne Ausrufe. Deshalb kann sich die Polizei meine besonderen Kennzeichen getrost hinter den Kragenspiegel stecken. Ich freue mich auf diese Nacht und schaukle erstmal die Straße des Trinkers hinunter, sprungbereit meiner Flasche sofort unter die Arme zu greifen, sobald sie umzufallen scheint. Da wirft mir von rechts ein rotes Schulgebäude seinen neuesten Traum vor die Füße. Ich hebe ihn auf bis zur nächsten Laterne. Hier ließ ich mir dem roten Schulgebäude träumte ein Traum. Jetzt weiß ich nicht, ob meine Katheder lachen oder weinen. Nämlich, vorhin sah ich einen Lehrer in einer Schule, die nur von fleißigen Ameisen besucht wird. Infolge ihres unvorstellbaren Fleißes verlernte der Lehrer eines Tages das Schreiben sämtlicher Ziffern bis auf die 1, die er als einzige Note unter die Schularbeiten der Ameisen setzen musste, auf immer und ohne Pause. Hab Dank, Schulgebäude, sagte ich. Dein Traum spornt mich an, ich mache sofort einen Kopfstand. Darüber wurde das Schulgebäude ganz sachte neidisch. Sein Giebel forderte unverzüglich den Ameisentraum zurück, den ich so gern im Kalender veröffentlicht hätte, unter der Rubrik Neue Berufsberatung. Noch ein wenig hilflos, ob ich das Eigentum des Schulgebäudes behalten sollte oder nicht, nahm ich zunächst einen doppelten Schluck aus der Wodkaflasche und hatte mich bereits zur Rückgabe entschlossen, als sich der ungeduldige Giebel auf sein Eingangstor besinnt, krachend lässt er unten zwei riesige Flügeltüren sperrangelweit aufspringen und vom finsteren Schulhof her drängt ein hart anschlagendes Glockengebimmel zur Straße hin, geradewegs auf mich zu. Trotz Dunkelheit erkenne ich einen wütenden Pedell. Er schwingt in der rechten vorgestreckten Hand eine Bimmel von beachtlicher Größe, sagen wir eine ausgewachsene Mülltonne. Und da ich befürchten muss, der Kerl wird mir das Ding über den Kopf stülpen, bediene ich mich schnell meiner Wodkaflasche als Reitpferd. Das heißt, ich werfe sie ein Stück weit in Fluchtrichtung von mir, springe ihr nach, fange sie, werfe, springe nach, fange sie und verliere bei diesem Ritt den Traum des Schulgebäudes, kann aber den Pedell und sein grässliches Geläut abhängen. Ja, ich vermute sogar, mein feixendes Kunststück, die Wodkaflasche als Nothelfer, hat ihn verstummen lassen. Denn inzwischen war ich bei der Cottbuser Brücke angelangt. Ich stützte mich, nach Luft schnappend, aufs Geländer und hörte nach einem Weilchen nur noch den leisen, leichten Schlag des Wassers an die Kaimauer. Langsam erholte ich mich von dem Auftritt des wild gewordenen Hausmeisters. Sicher gehörte er nicht zur Sektion der sprichwörtlich wild gewordenen Schornsteinfeger, die irgendwann von der Wildheit ablassen, Füllhörner durch die Kamine schicken und den Kindern gut sind. Immerhin, ich wusste nun, Personen wie ihn könnte ich kaum im gelehrten Kalender auftreten lassen. Und damit verbeugte ich mich dankbar vor meiner Wodkaflasche. Leider war sie nur noch viertelvoll. Eine viertelvolle Flasche macht mich traurig. Vor allem, wenn sie zugkräftig sein soll wie ein Reitpferd. Gut, sagte ich mir, gut, das lässt sich ändern. Los, Max Eule! Klettere auf den steinernen Eckpfeiler der Kanalbrücke. Bleib ruhig stehen, mein Lieber. Warte. Nimm ein Schluckchen Wodka und warte. Nimm wieder ein Schluckchen und warte gefälligst so lange, bis sie hinter den abgewetzten Fassaden auftaucht. Die Nachtkneipe vom Görlitzer Bahnhof. Das große Zappenduster mit Funzeln drin. Na, fürchte dich nicht vor ihrem Anblick, vor den verregneten Gesichtern am Bierglas, ihrer Musik Tag aus, Nacht ein, den unaufhörlich rollenden Fässern einer verrückten, dunklen Brauerei. Fritz Saracek sitzt gleich am Eingang. Der alte Stammplatz. Ratschek, der Mann aus der Aquavitflasche, zieht die Mundwinkel hoch. Menschenskinder. Und sagt, nimm mir noch ein Bierchen. Schön. Endlich ein Beitrag. Ein schlechter Redakteur, der für Fritzes Bestellung keinen Platz freihält. Ich werde sie mit vollem Namen bringen, zumal sie die unbedingte Meinung der Redaktion wiedergibt. Aujos nimmt auch ein Bierchen. Aujos Schuppan nimmt auch ein Bierchen, hat sich eben zu Fritze gesetzt und winkt nach Lene. Wie viel wollt er denn? Die ganze Brust voll. Sei still, du Eierkopf. Also erstmal drei. Drei Flöhe, los! Was heißt los? Drei Flöhe! Alter Penner! Lasse doch, August! Lasse ja! Flöhe, flügellose Insekten mit saugenden Mundwerkzeugen und Springbeinen, parasitisch an Menschen und Tieren, dreistöckige Flöhe aus Lenes Literflasche springen aufs Tablett. feiner Hopf ins Glas, alter Hopf, klarer Aquavit ins Glas. Springen hoch vom Tisch. Nun habt ihr euch wieder gefunden, wa? Prost. Prost. Oh. Schmecken die Tierchen, was? Ersaufen im Bier. Denken nicht dran. Wollen wir sehen. Fritze, wollen wir sehen. Ja, Fritze will mal sehen. August will mal sehen. Lene unterstützt uns. Säufer. Wissenschaftler. Wir sind Wissenschaftler. Mal sehen, was uns juckt, was für Tierchen uns jucken. Na, August, dann kick doch nicht so. Was hast du denn? Ja, sag mal was. Hier mit den drei Stöckchen. Ist der August ist in der Höhe. Alter Baumeister. Wenn er 5 Stock hoch ist, fängt er an zu pennen. Rechne mal aus, Lene, was er braucht. Gib nicht so an. Du pennst schon bei den 4 Stöckchen. Komm in meine süße, unrasierte Liebeslaube. Geh weg mit deinen Pfoten. Prost. Prost, Eule. Prost. Eule, wo warst du denn so lange? Mensch, siehst du ganz besoffen aus. Hast du im Schnapseimer geballt, nicht? Gute Erfrischung. Prost. Prost. Prost. Also ich brauche ein paar Wegwedler. Hä? Ja. Ich bin Bezirksbeauftragter. Ich bin Bezirkswedler. Weißt du, die Saatkrähen, die da in den Laubenkolonien, die Saat, so, husch, husch, geht weg, scht, ihr Krähen, geht weg. Meinst du mir etwa? Her mit den 3 Stöckchen. Oh, Jusen, sauf doch nicht wie so ein Pferd. Du, schreib das mal auf, ja, du, das brauche ich, Mensch, das brauche ich ganz dringend. Prost, Eule. Ja, dann penn mal schön, ne? Prost. Prost. Und dann rief einer, wir werden meistbietend gehandelt. Und ich wollte mir das aufschreiben, aber da sah ich den Fritze Hatschek durch die Görlitzer Kneipe über die Tische hinschweben. Aufrecht, ein bisschen torkelnd, schwebte er trällernd und ausgelassen um die Zapfhähne, hüpfte hoch und stieß mit dem Kopf an die Decke, sagte Verzeihung und griff nach August Schuppans Hand, zog den mit und August gab der Lene einen Rippentriller und Lene sagte zu mir, kommst du mit? Wir wollen in das oberste Stockwerk. Wolken spielen, sagte Fritze. Und ein bisschen regnen, sagte August, der sich im Spiegel betrachten wollte, den ihm die Eule auf meiner Schulter hinhielt, aber Lene stieß ihn weg. Hau ab! Ich bin die schönste Kellnerin von Kreuzberg, sagen sie alle. Was den August Chopin wieder an die schöne, unrasierte Liebeslaube erinnerte. Während er loslegte mit dem verrosteten Gesang, hielten wir uns zu viert ganz artig bei den Händen und flogen in Ringelreihe samt Zigarettenqualm zu irgendeinem offenen Fenster hinaus auf die Straße. Na, die kalte Nachtluft griff uns im ersten Augenblick ziemlich ordinär unter die Kleider. Wir wurden aber sogleich entschädigt durch ein wirklich buntes Bild. Aus allen Vorstadtstraßen erhoben sich die Sterne wie gasgefüllte Luftballons und ein angeleuchtetes Flugzeug, ein Doppeldecker mit lustig wackelndem Leitwerk, zog ein kilometerlanges glühbirnenbestücktes Transparent hinter sich her. Ein wahres Meisterwerk elektrischer Illumination, das in gut lesbarer Schrift die Forderung über den Himmel trug, her mit den 3-Stöckigen. Ja. Man kann sich vorstellen, wie glücklich August Schuppan mit dem Transparent liebäugelte, fand er doch seinen urheberrechtlich geschützten Ausruf von höchster Stelle über die ganze Stadt hingebreitet. Für eine Veröffentlichung in Auerhahns deutschem Gelehrtenkalender kam der Ausruf leider nicht mehr in Frage, da ich nur Erstdrucke bringe. Ja, August wurde in die Mitte genommen und von uns allen beglückwünscht. Dabei gerieten wir zusehends in die Nähe des Transparents. Fritze erwischte das Schlussstück und in friedlicher Eintracht, quasi zur Bekräftigung der gleißenden Parole, entstand durch Lene, Fritze, August und mich eine hübsche Fortsetzung der leuchtenden Buchstabenkette. Zu gern wollte ich wissen, wer den Doppeldecker steuerte. Na, meine Eule nahm den Spiegel in die Fänge, zog eine unbemerkte Schleife um die Nase des Flugzeugs und hielt mir, auf meiner Schulter landend, den Spiegel vors Gesicht. Im Pilotensitz räkelte sich, allem Anschein nach guter Dinge, der Altwarenhändler, von dessen Pferdewagen ich abgesprungen war. Er blickte auf eine flache Westminster-Uhr, die ihm offenbar als Armaturenbrett diente. Auf einmal berührte uns von der Stadt her das Geschrei aller verfügbaren Überfallkommandos. Aus dem Lärm so vieler Kehlen war allmählich herauszuhören, dass uns zumindest Gefängnis drohe, wenn wir noch länger auf so infame Weise als luftige Werbeakrobaten für die allgemeine Sauferei unterwegs wären. Mein Altwarenhändler muss von der Sache Wind bekommen haben. Er neigte den Doppeldecker sofort und gut gelungen nach links, beschrieb dann einen recht ausgedehnten Halbkreis und brachte die Tragflächen wieder ins Waagerechte. Immer noch Hand an Hand, wie im schönsten Kindergarten, und fest in Fritzes Griff verließen wir fliegend das Kreuzberger Viertel. Unter uns verebbte das Drohgeschrei der uniformierten Ordnungsmeister. Wir überquerten bereits den Alexanderplatz, kamen sehr schnell nach Weißensee und Pankow. Hier begegnete mir aus einer alten Duftwolke herübergrüßend der gute Geist Onkel Pelles. Ach, der. Eine seiner Kasperlepuppen, die jeden Sonntag im Treptower Eierhäuschen den Kindern zugespielt hatten, gab meiner Eule ein blitzschnelles Interview. Und kurz vor Heinersdorf nahm der Doppeldecker den zweiten Halbkreis. Von Weitem sahen wir einen gewaltigen Freiballon aufsteigen und kaum hatten wir den entdeckt. Er stand über Kreuzberg, erhob sich unter uns, etwa noch so zwischen Pankow und Alexanderplatz, vielleicht aus der Prenzlauer Allee, dieselbe lautstarke Empörung wegen unserer mitgeführten Parole, her mit den Dreistöckigen. Man traute seinen Augen nicht. Direkt vor uns Fliegenden, bis jetzt hatten wir alle schweigend und großäugig betrachtet, schoss ein zweiter, will sagen, diesseitiger Freiballon in die Höhe, besetzt mit hohen Häuptern aus Stadt und Staat. Von Schimpf und der ewig dazugehörigen Schande wurde bühnenreif deklamiert. Ich verwahrte ein paar Gesichter in meinem Spiegel, drängte durch Eulennachricht den Piloten des Doppeldeckers zum Umkehren und bekam gleich darauf mit meinen Gefährten die zweite Abreibung. Im Freiballon über Kreuzberg stand, hohe Häupter mit hohen Stirnen um sich herum, ein ferner Gast dieses Stadtteils, gestikulierte und rief in Boomerang-Stil Schimpf, Schande und Schimpf. Na, solche Einigkeit machte uns schwach. Fritze, sagte achselzuckend, kommt, jetzt wird's öde. Wir stürzen mal ein bisschen ab. Womit er auch bei den anderen auf Gegenliebe stieß. August sagte gähnend, am besten gleich mit dem Kopf ins Bier gelassen und drin pennen. Na schön, ich mach mit. Ich spann meine Röcke auf. Saust mal schon vor. Lene kam tatsächlich unten als Letzte an. Sie landete, wie jeder von uns, auf einer Laterne am Kanalufer zwischen Cottbusser und Admiralbrücke, die Beine über die Querstangen gelegt. August Schuppans Wunsch, ins Bierglas zu fallen und einzuschlafen, ging also leider nicht in Erfüllung. Jeder musste mit seiner Laterne vorlieb nehmen und sich's wohl sein lassen unter seinem Kandelaber. Bevor wir einschliefen, nahmen wir uns gegenseitig das Versprechen ab, dem Kränzchen der Stillen im Lande geruhsame Tage zu spenden. Schnarch, schnarch. Der Morgen brachte eine freundliche Februarsonne an den Kanal. Sie wagte es, eine hohe Fabrikmauer zu ersteigen und setzte sich, großer Fakir, auf das scherbenbepflanzte Gesims. Sie ließ die Bierflaschen Splitterdiamanten brennen. Etwas später glitt sie über eine Fensterfront und klopfte als Gruß aus heiterem Himmel an die Scheiben. Die Laterne, auf der ich saß, war einigermaßen bequem. Sie hatte schon viele Schläfer beherbergt. Das verrieten die leicht durchgebogenen Querstangen und der abgenutzte Laternenpfahl unterhalb des Kandelabers, wo man sich während der Nachtruhe festzuhalten pflegte, um nicht runterzufallen. Meine Eule hatte mich geweckt, und zwar mit der Stimme einer Schwarzwälder Kuckucksuhr. Das sind so ihre Schwänke. Sie ruft 7-mal Kuckuck und sagt, die Gattin eines Präsidenten nachahmend, wach auf! Da draußen steht eine Abordnung der alten Deutschen und will dich mit einem Ständchen umbringen. Jedes Mal bekomme ich einen Schreck, überlege rasch, ob ich nun vors Haus treten muss, beide Arme in Abwehr erhoben, immer denselben Satz auf den Lippen. Schon gut, liebe Landsleute, auch mir gefällt das Entchen von Tharau. Auf der Laterne zu meiner Linken saß Fritz Hradscheck. Die Laternen waren ungefähr 20 Meter voneinander entfernt. Hradscheck schlief noch. Man erkannte sofort den geübten Laternenschläfer. Fritze hatte nur den linken Arm um den Pfahl gelegt. Den rechten ließ er Trinkbewegungen machen, eine Flasche greifen und Gläser füllen. Als meine Eule ihn weckte, rief er, Prost, ihr alten Ratten! Davon wurde Lene wach, die links von Fritze auf der nächsten Laterne übernachtet hatte. Ich will frühstücken! Das kam so durchdringend, dass August erschreckt auffuhr und von der Laterne rechts neben mir wütend auf Lene einschimpfte, sie sei eine verfressene, die Pferde scheu machende Fledermaus. Und du bist eine Promenadenmischung. Wow, wow, wow, wow. Lene, erheb dir mal, du bist so trocken. Ja, sie warfen sich allerlei zu. Ich saß in der Mitte. Langsam entstand ein merkwürdiger Singsang aus Schimpfworten und Suff. Ich hörte plötzlich einen ganz und gar veränderten Wortwechsel, den ich auf der Stelle mitschrieb für die Lyrikbeilage des Gelehrtenkalenders. Wir Hunde-Promenadenmischung. Latschen durch die Beine der Polizisten. Rinnen in eine Kneipe. Saufen. Flöhe. Fein, Algen, klar und Aquavit. Na, wer gibt uns das Geld? Die Pfandleihe, der gute Onkel. Nimmt uns einen Wintermantel im Winter. Nur den Latschen war eben. Runter zum Schleppkahn. Da schlafen wir. Bim, bam. In einer großen Dampferglocke. Und die Fische kicken uns zu. Was glaubt ihr, was so ein Fisch sieht? Der sieht mit seinen Augen. Der sieht dir. Und mir. Und mir. Hier zerbrach mein Bleistift. Durch dieses Missgeschick bleiben dem Kalender wertvolle Zeilen vorenthalten. Es ging nämlich noch ein gewisses Weilchen so weiter. Und erst Lenes Ausruf, sie brauche unbedingt einen Heimbügler, schnitt der morgendlichen Litanei den Faden ab. Dagegen wurde ihr Wunsch nach einem Frühstück jetzt auch von Fritze und August unterstützt. Wir ließen uns am Laternenpfahl auf den Gehsteig runter. Fritze empfahl als Ort für das Frühstück den Fahrdamm hinter der Cottbusser Brücke. Er meinte, an dieser Stelle seien die Autofahrer besonders dankbar, wenn hungrige Menschen ihren Frühstückstisch mitten auf die Kreuzung stellen. Das ersetze jeden Verkehrsunterricht. Man lerne vor allem das leise und höfliche Fahren, denn der frühstückende Mensch schätze die ausgeglichene Umgebung. Selbst Fahrlehrer der Polizei wären kürzlich auf die Notwendigkeit solcher Frühstückstische eingegangen und hätten ihr seltenes Erscheinen aufrichtig beklagt. Schuld an mangelnden Frühstückstischen sei allein das alte Vorurteil, es gehöre sich nicht auf der Straße zu essen. An der Kreuzung hinter der Cottbusser Brücke gab es mehrere Ladengeschäfte. Ein Zigarrenhaus, zwei Bäckereien, eine Drogerie und eine zoologische Handlung. Ich glaube, wir hatten es Lene zu verdanken, dass die gedeckte Tafel mit allen Ess- und Trinkwaren so reichhaltig ausfiel. Lene wollte uns bedienen. Wir sollten nur Platz nehmen. Dafür benötigten wir einen Tisch und 4 Stühle. Fritze und August verschwanden in der zoologischen Handlung und kamen sehr bald mit einem Tisch zum Vorschein, auf dem 4 Stühle gestapelt waren. Oben saß ein junger Eisbär als Spielgefährte für meine Eule. Während wir das geliehene Mobiliar zurechtrückten, hielt Fritze ein Loblied auf den Inhaber der zoologischen Handlung. Ganz anständiger Mann. Fährt selber Auto und macht nachher eine Probefahrt um unseren Frühstückstisch. Für deine Eule hat er was zu fressen mit ihm. Hier. Er zog eine Dose Katzenfutter aus der Jackentasche. Försters guter Mausersatz. Ja, meine Eule nahm keine Notiz davon. Sie hatte sich schon auf den Kopf des Eisbären begeben und ließ sich von ihm mit tiefgefrorenen Kirschen füttern. Beide waren es, die einen Polizisten anlockten. Als er von August hörte, hören Sie mal, wir wollen hier frühstücken. Na, Sie wissen ja, was das heißt. Salutierte er höflich und machte uns darauf aufmerksam, wir sollten ihn gebührenpflichtig verwarnen, wenn er unsere Bereitwilligkeit, die Verkehrsdisziplin zu fördern, durch irgendein unnötiges Handzeichen verletzen würde. Zur Bekräftigung seines Wohlwollens überreichte er uns eine Visitenkarte mit seiner Dienstnummer. Lediglich für den Fall, die Visitenkarte ginge uns verloren, werde er sich nun mit einer Schiefertafel, wie er sagte, bewaffnen, von der wir bei Bedarf jederzeit die Kreideziffern seiner Dienstnummer ablesen könnten. Tatsächlich stellte er sich bald mit hoch erhobener, beschrifteter Tafel an den Straßenrand. Lene hatte indessen für Speis und Trank gesorgt. Eine der Bäckereien spendete einen großen Napfkuchen, lieh ein ganzes für 4 Personen bestimmtes Kaffeeservice und schickte soeben einen Lehrling mit frisch aufgebrühtem Kaffee zur Kreuzung hinüber. Wir setzten uns, Lene schnitt den Napfkuchen an, Fritze goss Kaffee rein. Ja, und da kamen auch schon die ersten Autos, rollten dicht an uns heran. Die Touristen unter ihnen fotografierten den Eisbären samt Eule. Wir verteilten Autogramme, ließen den einen oder anderen mal abbeißen vom Napfkuchen und erreichten sogar, dass seriöse Damen Männchen machten. Unser Mut, so hieß es, sei ohne Beispiel. Unser Sinn fürs Gemeinwohl nachahmenswert. Unsere Selbstlosigkeit ein schlichtes Zeichen für jene, die nur von verrohten Sitten sprechen. Der Inhaber der zoologischen Handlung fuhr 10 Ehrenrunden um unseren Tisch. Im Hintersitz seines Autos hatte er ein Gibbon-Äffchen untergebracht, das den Passanten und Motorisierten lustige Namen zurief, so zum Beispiel Pfeifenkopf und Idiotenkaiser. Mitten im schönsten Frühstückstreiben erschien ein Angestellter der Drogerie. Er schenkte uns selbstgebrannten Wacholderschnaps in die Kaffeetassen und damit begann der feierliche Teil unserer Morgentafel. Es wurde von allen Seiten mit uns angestoßen. Die Autofahrer zogen handliche Fläschchen. Am Straßenrand stellte sich die Jugend für ein Tänzchen auf. Kurz, die geglückte Stunde hätte Schule machen können, wäre nicht plötzlich ein fader, abgestandener Sonntagnachmittag aus allen Nebenstraßen in Richtung Cottbuser Brücke heranmarschiert, dumpf und hinterhältig im Gleichschritt, ausgestattet mit Transparenten, auf denen die 10 Gebote der täglichen Vorzimmerluft verzeichnet waren. Staat und Stadt, dieses Land, wie es heißt, hüben und drüben, Papa, Mama, Onkel, Urahne, Muhme und Dackel, lobpreiset Otto den Öden, den einzigen Kaiser, von dem wir ernste Zeiten erhoffen, Härte vor allem, Sieg über Schwächen, Muskeln im Hirn, Musik soll sein, aber zuchtvoll und Blasmusik, die Söhne im Ehrgeiz, unser Feldgrau im Herzen, unsere Apfelsinen im Schlafrock, im Tornister die eigene Schlägerkartei, lobpreiset den dumpfen Monarchen seine Ordnung, die Eierhandgranate im ehrlichen Klarsichtbeutel, und wer nicht kaufen will, soll auch nicht essen. So kam das näher von allen Seiten. Um uns herum leere Straßen, verschlossene Ladengeschäfte. Wir standen auf der Kreuzung. Die Frühstückstafel war unauffindbar, ebenso der junge Eisbär. Allein der freundliche Polizist stand noch am Straßenrand, wischte jetzt aber mit der Hand über die Schiefertafel, löschte die Dienstnummer Und je näher der Aufmarsch kam, desto eifriger rückte er seine Uniform zurecht, prüfte den Sitz seiner Mütze und schlug nervös die Hacken zusammen. Wir merkten schon, das Atmen fiel schwer. Die Straßen waren vollgestopft mit dem zupackenden Nichts einer sich vorwärts wälzenden Dämmerung. Uns blieb nur noch die Cottbuser Brücke. Und da wir uns noch immer als Bürger dieser Stadt fühlten, fanden wir uns angesprochen von der gelben Tafel am Brückengeländer, von dem Hinweis auf die dort hängenden Rettungsringe, dem Schutze der Bürger empfohlen. In Eile studierten wir das kurzgefasste Einmaleins der Wiederbelebung, hoben dann die Rettungsringe, es waren leider nur zwei, vom Haken und sprangen paarweise, Lene und August an einem, Fritze, die Eule und ich am anderen, ziemlich verdattert in den Landwehrkanal. Bevor das Wasser über uns zusammenschlug, konnte mein Spiegel noch das Bild einfangen, wie die leere Großäugigkeit ans Geländer drängt und zu Eis gefriert. Das Leben im Wasser scheint den Fischen lieb zu sein. Fisch und Wasser gehen füreinander auf. Wer als Fisch auf die Welt kommt, braucht nie mehr zu baden. Mit solchen Aphorismen vertrieben wir uns die Zeit im Kanalwasser. Wir waren entkommen, hatten gutes Recht auf Kurzweil, nur keine Lust, vorzeitig aufzutauchen. Darin waren wir uns alle einig. Meine Eule fühlte sich anfangs sehr irritiert von der augenblicklichen Verwandlung in einen gefiederten Fisch. Ich weiß, sie hatte sich in den jungen Eisbären verliebt. Trotzdem war sie tapfer und erheiterte uns mit ihrer Gestalt als zweibeiniger Karpfen. August und Fritze waren ein bisschen verdrießlich. Sie hatten gleich zu viel Wasser getrunken, in der Annahme, auch unter Fischen gäbe es Alkoholiker und ein Kanal habe gewisse Strömungen aufzuweisen, die einer Wacholderpulle gleichkämen. Fritze Ratschek schwamm dicht an der Kaimauer. Hier könnte man eine Theke bauen. Meint ihr nicht, dass sich die Krebse freuen? Wenn sie besoffen sind, laufen sie vorwärts. Ja, merkt ihr das mal, August. Du fällst immer nach hinten um. Mach mal nicht so einen Appetit, Lene. Ja, siehste, du kannst doch eh mal höflich sein. Ihr müsst alle mal ein Weilchen Wasser saufen. Mensch, hör auf, es nicht auszuhalten, als ob Limonade in dein Kopf ist. Schwimmt sich ganz schön so. Wo sind wir denn jetzt? Die Globehallisches Tor. Hier riecht so nach Pfandleihe, nach der Städtische. Oh ja, du, das ist die Städtische. Da müssten wir auftauchen und die Rettungsringe versetzen. Weißt du, was uns da erwartet? Nee. Na, ganz bestimmt einer, der uns nicht glaubt, dass wir keine Fische sind. Kann mir denken, was der sagt. Na, sag doch. Erzählen Sie mir keine Märchen, sagt er bestimmt. Mädchen sieht ganz ulkig aus, so als Sie, Jungfrau. Bäh. Und euch werd noch mal in den Kanal springen. Was machen wir denn nachher, wenn wir aufgetaucht sind? Singen gehen. Müssen wir aber erst warten, bis es oben dunkel ist. Ist doch klar. Hinter dem Hallischen Tor bei der Möckernbrücke drehten wir um und schwammen die Strecke zurück. Nach etlichen Runden waren wir bis in die geliehenen Kiemen hinein so voller Fischlaune, dass wir mit den Krebsen Witze austauschten. Ein junger Krebs hielt sich verschämt die Scheren vors Gesicht, als Lene ihn fragte, ob er sich denn vor jedem, also auch vor ihr, zurückziehen würde. Wir mussten Lene überreden, mit uns weiterzuschwimmen. Bei der letzten Runde leuchteten vereinzelte Flecken über uns auf, das Licht der Straßenlaternen. Zeit für uns, den Badeort zu verlassen. Jetzt wurde er für die Nacht hergerichtet, wir hätten uns da sicher verloren. Es gelang bei der Potsdamer Brücke. Mir ging der Gedanke durch den Fischkopf, auf welch plausible Weise ich wohl in Auerhahns deutschem Gelehrtenkalender über diesen Kanalaufenthalt berichten müsste, griff mir deshalb, da mein Bleistift zerbrochen war, an die Stirn und spürte, als fielen mir Schuppen von den Augen, dass ich soeben eine Steintreppe hinaufgestiegen war und mich mit Lene, Fritze, August und der Eule auf dem Weg in die nächste Kneipe befand. Der Wirt, ein 4- bis 5-schrötiger Eisbeinesser, runzelte bei unserem Auftreten Stirn und Glatze. Er gab uns zwar je einen dreistöckigen Aquavit, warf uns dann aber einen gewaltigen Scheuerlappen vor die Füße, zwecks Trockenlegung seines Fußbodens, den wir mit einer stattlichen Pfütze versehen hatten. Wir bückten uns gemeinsam, wischten auf, trugen den Lappen zur Toilette, bemühten uns, ihn gut auszubringen, eilten zurück zur Theke. Währenddessen hatten wir überall kleine Flüsse aus unseren Kleidern in das Lokal entlassen. Kurzerhand wurden wir von kräftigen Fäusten gepackt, über harte Schultern geworfen, durch ein Treppenhaus, es waren gute 5 Stockwerke, hinauf zum Trockenboden gebracht, dort mit Wäscheleinen festgebunden und uns selbst überlassen. Ritter von Nachtwinds Gnaden saßen wir längere Zeit im Dunkeln. Irgendwann rappelte eine Tür, der Kegel einer Taschenlampe strich über uns weg und erlosch. Dann sagte jemand, er sei der Gerichtsvollzieher und verlange von uns das Geld für 4 3-stöckige Aquavit. Fritze sagte sofort, nur keine Aufregung, lieber Herr. Das waren ja nur 3 4-stöckige. Stimmt ja nicht, Fritze. Ich hab eben mal 2 3-stöckige getrunken. Wie kannst du sowas sagen, August, wo ich nur 3 2-stöckige getrunken habe? Außerdem, sowas sehe ich, waren die alle ja nicht auf 3-stöckige eingeschossen. Der Gerichtsvollzieher schaltete seine Taschenlampe an und rappelte wieder an der Tür. Beim Hinausgehen sagte er, er habe zum Kuckuck den Beruf eines Gerichtsvollziehers von Herzen satt. Denn wer als erwachsener Mensch hätte schon Freude am Multiplizieren schlecht gebrannter Schnäpse? Er wünscht uns eine gute Nacht. Meine Eule verbrachte die gute Nacht mit der redlichen Arbeit, unsere Fesseln zu lösen. Lene raffte die Wäscheleine zusammen, fand einen alten Spazierstock, benutzte ihn als Häkelhaken und überraschte uns gegen Morgen mit einer Strickleiter, wie sie Rapunzel hätte nicht besser knüpfen können. Nun war es leicht, der Gefangenschaft zu entfliehen. Die Strickleiter, von Fritze an der Dachluke befestigt, machte den Ausstieg äußerst bequem. Es war noch ziemlich früh, als wir über die Laufbretter der Schornsteinfeger von Dach zu Dach kreuz und quer liefen, um Haus und Häuserblock der vergangenen Nacht weit hinter uns zu lassen. Von hier oben hatten wir großartigen Ausblick auf die Kanalgegend. Wir setzten uns, jeder auf einen Schornstein. Der Morgen war so unvermutet schön über uns gekommen, dass wir nun kurz vor Sonnenaufgang ganz verblüfft waren, was da anstelle der Sonne am Himmel erschien. Natürlich war es der weibliche Bösewicht der alten Schulzen, die einen ungeheuren Teppichklopfer durch die Luft sausen ließ. Sie geistert hier um die Stadt, will unserer Gefährten habhaft werden, nähert Gerüchte und sehnt sich in den Beamtenstand. August wusste gleich, was los war. Das ist dieselbe Person, die mir ins Arbeitshaus abschieben wollte. Immer wie die mit ihren Teppichklopper verrückt spielt. Immer andere Verkleidung. Merkst du, die will uns verscheuchen. Hetzen Funkwaren auf uns. Die sticht ja mit Haarnadeln. Sei doch stille, Lenchen. Immer vermasseln wir dem Weib ihre Ausfliehe. Das Kalaika der alten Schulzen, ihre knallenden Schläge gegen den Frühhimmel, hatte die Fledermäuse aufgeschreckt. Sie lösten sich ab von den Deckengewölben der Ruinenkeller, flatterten allesamt hoch in die Haare der Kupplerin und zwangen sie zum Abtritt. Sie flüchtete krakeelend um das Ruinenviertel und meckerte über die Havelgewässer davon. Hinter den Kanalhäusern ging zaghaft die große Sonne Kamillenblüte auf. Wir klatschten Beifall. Man sieht, auch den Säufer erfreut die Wiederkehr der richtigen Sonne. Da wir hier oben keine Musikinstrumente auftreiben konnten, sangen wir recht und schlecht ein paar Strophen verschiedener Lieder, wie sie uns gerade einfielen. Es kam vor, dass unten Fenster geöffnet und eingewickelte Groschen zu uns aufs Dach geworfen wurden. Genauer gesagt, die Groschen landeten wohlgezielt in unseren aufgehaltenen Mützen. Etwas essen und die nächsten doppelstöckigen waren bald gesichert. Und dass die Groschen diesmal nicht nach unten fielen, sondern in gesteigerter Freundlichkeit aufs Dach gesegelt kamen, ließ uns noch geraume Zeit in schöner Höhe verweilen. Auf einem der nächsten Dächer trafen wir einen alten Mann, der sich offenbar als Maurer an Schornsteinköpfen betätigte. Er blickte argwöhnisch von einem zum anderen. Was macht ihr denn hier oben? Fritze antwortete, wir sind vom Verein der Vogelfreunde. Habt ihr schon mal gehört, wie hier nachts der Wind auf den Schornsteinen pfeift? Noch ziehen wir nicht gerne auf die Dächer. Gut. Ich bin zu alt für euch. Wieso denn? Ich bin Maurermeister aus der Mottenkiste. Wenn der Wind zu doll bläst, dann fliehen meine Haare weg. Einzeln. Wie wär's mit der Perücke? Na, verkohl mal nicht, du Dachs. Sei du mal so verrückt und kleb andauernd weiter. und renn hin und her mit einer Mauerkelle. Hab damals dem Rat Krespel das dämliche Haus hier baut, die vier Wände ohne Fenster. Na, hinterher, dann ließen sie die Fensterlöcher reinschlagen. Der Kammergerichtsrat Hoffmann hat eine ganze Geschichte über den K. verfasst. Kommt auch drin vor, so ganz am Rande. Und Sie arbeiten jeden Tag? Kommt dir seltsam vor, wie? Nee, arbeiten nicht, so ausbessern, überall ausbessern. Das liegt so in unserer Familie. Die hatten alle bei uns so einen Tick. Komm eben nicht zur Ruhe. Muss heute noch so Stücker 20 Schornsteinköpfe ausbessern und dann jetzt in Ruinen. Er sah an uns vorbei, sah etwas Bestimmtes, was wir nicht sahen, grüßte mit der Mauerkelle und sprach zu sich selber weiter. Da sind keine Treppen, da muss ich Treppen bauen. Da ist kein Dach, da setze ich der Rehen auf den Stuhl. Ein Stuhl ist nicht, ist schlechte Arbeit. Haben schlecht gearbeitet. Meine Eule hatte ihn schon im Spiegel. Ich konnte ihn nicht mehr verlieren. Wir zogen weiter, wurden sehr nachdenklich, senkten die Köpfe wie Trauergäste und entschlossen uns auf der Stelle mit dem liederlichen Lebenswandel aufzuhören. Lene meinte, los, wir gehen sauer machen. Wo denn? Nö, uns wir keiner haben. Hör doch auf, August, aller Miesmacher. Na, wer lässt uns denn ran, wenn wir sauber machen wollen? Ich weiß auch nicht, Lene. Mir fällt was ein. Kommt mit, wir gehen runter vom Dach. Unsere Strickleiter wurde durch die nächste Dachluke geworfen. Ich stieg als letzter ab. Hinter mir löste sich die ehemalige Wäscheleine im dunstigen Licht des Dachbodens auf. Unten, vor der Haustür, sammelte Lene alle Groschen ein, die uns vorhin zugeworfen wurden. Sie ging damit in eine Seifenhandlung. Fritze hatte ihr vorsorglich nur einen Teil seiner Einnahmen gegeben. Er kaufte inzwischen etwas Leberwurst und Scheibenbrot. Die Leberwurst schmeckte aber nach Seife. Wir aßen also nur das Brot. Lene erschien jetzt mit vier kleinen Handfegern und ebenso kleinen Schaufeln. Das Geld hat gerade gereicht. Schön, wa? Ja, ausgesprochen schön. Was macht ihr denn für ein Gesicht da? Ich denke, wir wollen was tun. Na, kickt euch doch mal um. Ist doch genug Dreck da. Also los, jeder nimmt einen Handfeger und eine Schaufel. Ajo, steh doch nicht so rum. Als Sie, Jungfrau, hast du mir besser gefallen. Sie ließ sich nicht abbringen, bückte sich zum Rinnstein und begann zu fegen. Der Straßenstaub wirbelte auf, Lene fegte umso heftiger. Als sie vom Staub ganz eingehüllt war, kamen wir uns sehr schäbig vor und folgten ihr. Fritze und August fegten ein bisschen um die Laternen herum. Ich fegte entgegenkommenden Passanten die Mäntel ab, strich hier und da über Fensterkonsolen der Parterrewohnungen, fegte Fritzes Jacke vom Staub frei, während August mich wiederum säubern musste, da sich der Staub nicht einig werden konnte, wohin. Eine Gruppe städtischer Straßenkehrer wurde von Lene derart zugewirbelt, dass die Männer sich fürchteten und im dichtesten Nebel wähnten. Einer rief, »Hallo, wo seid ihr?« Ein anderer, »Hilfe, das Weib hat meinen Besen gestohlen!« Und ein dritter rief nach der Feuerwehr. Tatsächlich war alles so gründlich staubverhangen, als hätten hier fleißige Bühnenarbeiter die Szene eines Problemfilms vorbereitet, der die Menschen im dunstigen Alleingang zeigt. Fritze und August streiften mich zwar, wichen mir aber aus und erst Lenes entfernter Zuruf, »Wo bleibt ihr denn?« brachte uns wieder ins Gleichgewicht. Nach Art der Hasen rannten wir zickzack durch die Staubwolke und erwischten endlich eine Stelle, wo klare Luft zu atmen war. In der klaren Luft stand ein altes, bald zugrunde gehendes Pissoir, eines jener letzten Rotunden namens Café Achteck. Lene schrubbte mit dem gestohlenen Besen des Straßenkehrers an den rostigen Wänden herum. Ihr Eifer wurde sogleich belohnt. Das Pissoir schrie aus Leibeskräften, »Hab Dank! Vielleicht kann ich dir auch einmal behilflich sein. Hab Dank!« Hinter der Rotunde, man konnte nicht sagen, dass der Staub wie weggeblasen war, erschien ein älterer Herr im schwarzen, etwas zu eng sitzenden Anzug und bat uns, ihm zu folgen. Schon nach wenigen Schritten sahen wir uns einer Hundertschaft feierlich gekleideter Frauen, Mädchen und Männer gegenüber. Aus allen Gesichtern sprach offene Zuneigung. Ein vornehmer, nicht allzu lauter Applaus wehte uns an, ein leichter Windzug wie von aufflatternden Tauben. Die Frauen und Mädchen waren in Trachten gekleidet. Sie trugen seltsam hochgetürmte Hauben aus Stroh, Kornblumen und Feldfrüchten. Es gab Kopfbedeckungen mit Ackersalat, Kartoffeln und Runkelrüben. Wahrscheinlich war dieser Putz schwierig zu befestigen, denn die Frauen und Mädchen standen alle ein wenig verkrampft nebeneinander, sodass man den Eindruck hatte, sie hielten den ländlichen Schmuck in Balance. Der ältere Herr stellte sich in Positur, seitwärts freilich, damit wir von überall gut zu sehen waren, und begann in gemessenen Sätzen. Nun habe die Reisegesellschaft endlich ihr Ziel erreicht. Hier nun, dicht und hart, verliefe die Linie. Hier und direkt, wo sich die Geister anschicken, wo sich die Geister ihrer Hemisphäre bemächtigen, ja, ihrer triftigen, ihrer Gründe inne werden, ihrer Wachen, ihrer Pflicht, ihrer Streitbaren entäußern, und wir dort, er zeigte auf Lene, Fritze, August und mich, wir seien eben jene Beispiele, vier von vielen nur, vier nur, und doch stellvertretende vier, schlichte, maßvolle, auch in dieser Stunde noch mit den Attributen, was Fleiß, Tag- und Nachtschicht, Bewusstsein vermittelt, ohne Absicht auf heischendes Prädikat und letztlich der Punkt unter dem großen Fragezeichen, der die Antwort gibt. Der ältere Herr schwieg. Die Gesichter uns gegenüber strahlten still wie durchleuchtetes Porzellan. Niemand hüstelte. Keiner bewegte irgendein Gliedmaß. Das Schweigen würgte uns. Man stand. Nichts geschah. Man stand. Nichts geschah. Und dann geschah es wolkenbruchschön und bewahrte uns in letzter Minute vor dem Ersticken. Meine Eule flog mit durchdringendem Pfiff auf die Ansammlung zu, sie stoppte kurz über den Köpfen, griff nach einer kartoffelgeschmückten Haube, trug sie in ihren Fängen zu uns herüber und drückte sie passrecht auf Lenes Kopf. Der Schrei aller soeben noch Andächtigen, der sich ausnahm, als riefen tausend geschulte Sängerinnen, »Huch!« ließ einen Vorhang herabsausen und aufprallen wie Paukenschlag. In der Görlitzer Nachtkneipe war der Lene ein Tablett mit Schnäpsen runtergefallen. Fritze und August krümmten sich vor Lachen, sie schlugen mir auf die Schulter und gratulierten mir. Meinem Schlaf nach zu urteilen, könnte ich ein Walross ersetzen. Ich kam mir schrecklich nüchtern vor, hatte aber, wie ich hörte, nur eine Stunde geschlafen. Lene brachte mir einen dreistöckigen Aquavit. Ich erwähnte den Gerichtsvollzieher. Sie wusste von nichts. Das war mein Zeichen. Wenn ich nicht alles verlieren wollte, was ich für Auerhahns deutschen Gelehrtenkalender zusammengetragen hatte, musste ich stillschweigend gehen. Ich sagte zu Lene, du Lenchen, ich geh mal vor die Tür. Trink mal erst, bist ja dran. Fritze kann dir ja begleiten. Machen wir. Ist dir nicht gut, Eule? Mal ein bisschen frische Luft. Wir gingen zur Tür. Draußen fragte er mich. Oder willst du abhauen? Bloß für einen Moment. Ja, hast ja schönes Wetter. Kick mal, der Mond kommt schon raus. Fritze verschwand in der Kneipe. Der Platz am Görlitzer Bahnhof war menschenleer. Ich lief am Kanal entlang zur Cottbusser Brücke. Unterwegs nahm ich mir die eidesstattliche Versicherung ab, meinen Posten als Bezirksbeauftragter für das Wegwedeln von Saatkrähen niederzulegen. Die Arbeit am deutschen Gelehrtenkalender war mir wichtiger, denn nichts geht über exaktes Wissen. Beim Anblick der Laternen, auf denen wir übernachtet hatten, dachte ich flüchtig an die Gründung eines Komitees zur Erforschung, inwieweit die Beteuerung, man kenne sich wie die eigene Westentasche, an Mogelei grenzt. Auch diesen Gedanken verwarf ich mit Hilfe des bekannten Ausspruchs, du sollst dich nicht verzetteln, sondern folgerichtig auf dein Ziel losgehen. Folgerichtig war also, dass ich mich an der Cottbuser Brücke bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, dass ich mich an der Cottbusser Brücke 12-mal bim, bam, bam, bim, schlagen würde. Bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam. Ich stand wieder kerzengrad in der Kreuzberger Nacht. Der Pferdewagen des Altwarenhändlers kam schellenbesetzt die Cottbuser Straße herauf, kam näher, hielt an, ich sprang auf die Ladefläche und erschrak. Hinten saß der Mann, der von sich gesagt hatte, er sei so verrückt, andauernd weiterzuleben, um überall was auszubessern. Er drückte mir ein langes Stück Mauerwerk unter den Arm, so lang, dass es quer durch die ganze Stadt reichte. Nicht drüber sprechen. Ich hab's abgerissen vorhin. Nehmen Sie es bitte mit. Alles Gute, wir sehen uns mal wieder. Und erhob sich in die Dunkelheit, während der Altwarenhändler die Zügel lockerte, mit der Zunge schnalzte und nach kurzer Fahrt sein Pferd galoppieren ließ, dass die Standuhren wild durcheinander schepperten und die Glocken der Kanaldampfer plötzlich mitklangen, wie betrunken vor Freude. Hörspielzeit im Nordwestradio. Das war die Funkerzählung Kreuzberger Kneipennächte im Februar von Günter Bruno Fuchs. Es sprachen Heinz Schimmelpfennig, Alwin Joachim Meyer, Günter Bruno Fuchs, Lili Tofska, Wolfgang Beuth. Regie führte Dieter Hasselblatt in dieser Produktion von Rias Berlin von 1965.